Kapitel 42 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. An die Lieder. Nun, so schwebt denn meine Lieder. Aus der Heimat ihr Verband schwebt auf tönendem Gefieder in das freie Schweizerland. Frei, trotz Pfaffenlist und Fehde, frei, trotz Dämmerung und Nacht, denn auch frei, weil unsere Rede dort kein Zensor überwacht. Zwar ihr stammt aus deutschem Herzen, wurdet groß an deutschem Herd, deutsche Lust und deutsche Schmerzen haben wechselnd euch genährt. Doch was hilft's, ihr seid gewogen, aber ach, zu leicht erkannt. Seid ihr doch nicht 20 Bogen, und so müsst ihr aus dem Land. Schwebt denn hin, wo zu den Sternen sich die Alpe kühn erhebt, wo in blauen Himmelsfernen freien Flugs der Adler schwebt. Von den Stürmen lernt das Sausen, das die Waldung niedermäht. Von den Strömen lernt das Brausen, dem kein Felsen widersteht. Horcht, oh horcht dem Alpenreigen, der das tiefste Herz durchdringt und den Schweizer, ach so eigen, heimwärts in die Berge zwingt. So wie heimatliche Glocken, wie ein Alphorn süß und weich, so zur Freiheit sollt ihr locken, das verirrte deutsche Reich. Bis der Zukunft Rosen blühen nach der winterlichen Nacht, bis, wie prächtiges Alpenglühen, morgenrot der Freiheit lacht. Bis, wie Donner der Lawinen, Deutschland seine Ketten sprengt. Bis ein neuer Tell erschienen und die Tat das Lied verdrängt. Ende von Kapitel 42. Ende von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz.